Der ansteigende Alkoholkonsum und die Verbreitung von Trunkenheit unter Jugendlichen hat die Regierung dazu gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Vor 4 Jahren wurde von freiwilligen Eltern die Elternpatrouille gebildet, um dieses wachsende Problem zu bekämpfen. Oberflächlich sieht es so aus, als würden die Eltern der freiwilligen Patrouille einfach mit den Jugendlichen sprechen. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach, war ich draußen. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Zerfetz den Rapper, wenn ich Bock drauf hab. Und werf die Reste aus den Schiebedach. Und sie gucken alle böse. Als Überraschung nenne ich euch Hurensöhne. Paranormale Aktivitäten über Nacht. Track für Track am Pumpen, halte Hater in Schacht. Jägermeister, Whisky, Cola, Ginger Ale, Jimmy Honey. Geh mal holen und hier hast du Money, Money. Durchgeknallt und abgespaced. Auf Patrol, wenn du verstehst. Schieben immer noch Filme. Hey, da sind immer noch alles Hurensöhne. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Mutterficker. Sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Wir sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Der Sound ballert hart aus dem Subwoofer. Sag mal, hast du bisschen Hase da? Rauche weiter Johnny weg, Stunde Bobby Marley mit dem Handgepäck. Lass mal, du Hundesohn, denn deine Leute scheißen drauf. Alle wollen rappen, doch ich mach mir jetzt ne Flasche auf. Und sie gucken so bedrückt, ich bin auf Patrol. Ich kenne dich nicht, denn ich hab mein Lifestyle überholt. Wir trotteln durch die Nächte, zahlen bar für die Getränke. Ich falle immer tiefer, denn ich suche wahre Schätze. Abnormal krass, ihr habt es lang nicht geschafft. Rauch doch den Rasen, Bruder, brauchst nicht zu fragen, oder? Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Mutterficker. Sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Wir sind immer noch auf Patrol. Mutterficker. Wir sind immer noch auf Patrol. Wir sind immer noch auf Patrol.